Das an was du Dinger kannst verkaufen, sie irgendwo. Und das an was du nicht denkst, das verkaufen sowieso. Es geht nur mehr um das Zeug, das mit Geld oder mit Schecks. Oder holen die das in irgendwelche Formen von Sex. Die Hauptsache ist, dass wir so ein Ganze muss. Mit Gewalt, da jeder einzeln alles haben. Gibt's was Neues, musst das haben. Und selber überlegst du grad noch, ob da nicht was fehlt. Und dauernd stöhnst du Sachen her, die hab gar nicht bestellt. Die Leute sind jetzt Kunden und der Kunde, der ist König. Und der König, der ist Bläder, der nicht weiß, um was es geht. Er weiß nicht, um was geht und um was nicht geht, weiß er nicht. Und auch jeder Mensch zu sich gehört. Die Leute sind nicht Kunden und der Kunde, der ist König. Und der König, der ist Bläder, der nicht weiß, um was es geht. Die einen, die haben die Kohle und die anderen, die haben's nicht. Und auch jeder Mensch zu sich gehört. Und wird Reaktionär. Die sollen einmal gescheit anzahlen alle, wann ich das schon her. Die Welt, in der wir leben, die ist mir zu konservativ. Und immer wieder trifft die Leute, wo ich mich freu, dass ich die trifft. Die Leute sind jetzt Kunden und der Kunde, der ist König und der König.